In nome della legge, im Namen des Gesetzes, kam im März 1949 in die Kinos und war Italiens erster Mafia-Film. Der Regisseur Pietro Germi war zwar nie in Sizilien gewesen, ehe sein Film 1948 in Produktion ging. Andererseits war seine Unwissenheit nicht weiter von Belang, denn als er von der Fähre stieg und zum ersten Mal den Fuß auf die Insel setzte, wusste er bereits genau, was ihn dort erwartete. Arizona. Im Namen des Gesetzes ist eine waffenstarrende Ménage à trois zwischen dem Neorealismus und zwei Hauptgenres des amerikanischen Kinos, Gangsterfilm und Western. Jeremys Sizilien ist gleichsam Tombstone mit mediterranem Beiwerk. Ein Ort der einsamen Streiter für das Recht, der langen, bedeutsamen Blicke und der heimtückischen Überfälle in Bergesschluchten. Im Namen des Gesetzes basiert auf einer Romanvorlage und ist dem Leben des Autors nachempfunden. Piccola Pretura entstand in den ersten Monaten des Jahres 1947. Sein Autor war Giuseppe Guido Lo Schiavo, eine der führenden Autoritäten in Sachen Mafia, ein Mann, der in Palermo geboren und aufgewachsen war, im Ersten Weltkrieg gekämpft und sich später an vorderster Front gegen das organisierte Verbrechen auf seiner Heimatinsel engagiert hatte. 1926 war Lo Schiavo selbst ein junger Richter gewesen, genau wie der Held seines Romans. Die Ähnlichkeit der Namen von Autor und Protagonist, Giuseppe Guido Lo Schiavo, Guido Schiavi, ist kein Zufall. In diesem Jahr hatte Benito Mussolini zu einem längst überfälligen Schlag gegen die Mafia ausgeholt. Polizei und Carabinieri führten die Razzien durch und Ermittlungsrichtern wie Lo Schiavo fiel die Aufgabe zu, die erforderlichen Beweise zu sammeln, auf deren Grundlage sich die vielen tausend Festnahmen in Schuldsprüche verwandeln ließen. 1930 veröffentlichte ein Anwalt der Gangster, Giuseppe Mario Puglia, einen Artikel, in dem er behauptete, die Mafia sei mitnichten ein verbrecherischer Geheimbund. Ein Mafioso sei auch kein Krimineller, sondern ein unverbesserlicher Individualist, einer, der sich instinktiv weigert, jemanden über sein Ego zu stellen. Er sei zudem ein typischer Sizilianer, weil dieser stolze Eigensinn tief in der Psyche der Insel verwurzelt sei. Lo Schiavo antwortete mit einem kleinen Meisterstück verhaltener Wut. Die Mafia, so Lo Schiavo, sei ein kriminelles System. Sie sei nicht nur ungesetzlich, sondern ein gesetzloser Organismus, dessen einziges Ziel darin besteht, mit unlauteren Mitteln reich zu werden. Zu Beginn der 1930er Jahre war demnach derselbe Mann, dessen Roman später als Vorlage für den Film Im Namen des Gesetzes dienen sollte, noch ein Streiter gegen die Mafia gewesen, der außerdem den Mut besaß, sich auf eine öffentliche Debatte mit den Anwälten der Verbrecherbosse einzulassen. 1948 war Lo Schiavo dann einer der angesehensten Juristen im Land und Staatsanwalt am obersten Gerichtshof in Rom. Im selben Jahr veröffentlichte er seinen Roman, der prompt verfilmt wurde. Sowohl der Roman als auch der Film erzählen die einfache Geschichte des jungen Richters Guido Schiavi, der an einen entlegenen Ort versetzt wird, tief im unfruchtbaren Ödland im Inneren Siziliens. An diesem gesetzlosen Ort regiert uneingeschränkt die Mafia und erpresst Schutzgeld vom hiesigen Großgrundbesitzer. Tötet ein Bandit einen der Bauern, spürt Turi Passalacqua ihn auf. Der Bandit wird gefesselt, in einen trockenen Brunnenschacht gestoßen oder in einer Gebirgsschlucht kurzerhand von hinten erschossen. Der junge Richter untersucht diese Tötungsserie, wird jedoch von den entsetzten Einwohnern der Stadt ausgeschlossen. Als der mutige Schiavi den Capo Mafia Passalacqua auf seiner weißen Stute zur Rede stellt, widersteht er den Versuchen des Bosses, ihn auf die Seite der Mafia und ihrer Denkweise zu ziehen. Die Szene, mit der ich das Kapitel begonnen habe. Schließlich überlebt Schiavi knapp einen Mordversuch. Er fügt sich in seine Niederlage und beschließt, seinen Posten aufzugeben. Doch als er gerade den Zug in die sichere Stadt besteigen will, erfährt er, dass sein einziger Freund vor Ort, ein ehrlicher, 17-jähriger Junge mit Namen Paolino, von einem abtrünnigen Mafioso ermordet worden ist. Entrüstet und verstört kehrt Schiavi in den Ort zurück. Er läutet die Kirchenglocken, um die gesamte Einwohnerschaft auf der Piazza zu versammeln. Bald laufen die Leute in Scharen auf der Piazza zusammen. Angeführt von Turi Passalacqua auf seiner weißen Stute galoppieren sogar die Mafiosi, wie stets von ihrer rhythmischen Kennmelodie begleitet, in die Stadt, um sich der Menge vor den Kirchenstufen anzuschließen. Man hört gespanntes Stimmengemurmel, als der junge Richter Guido Schiavi aus der Kirche tritt. Stille neigt sich über die Menge, als er seine Rede beginnt. »Jetzt, da ihr alle hier seid, erkläre ich diese Versammlung zum Prozess. Vor einer halben Stunde haben wir Paolinos Leiche gefunden, von einer doppelläufigen Flinte zerrissen. Er war 17 Jahre alt und hat niemandem je etwas zuleide getan.« Dann, den Blick intensivierend, wendet der Richter sich an die Gruppe der Reiter mit den versteinerten Mienen. »Ihr dort, Männer der Mafia, und du, Turi Passalacqua, eure blutige, grausame Gerechtigkeit bestraft nur den, der euch trotzt, und schützt nur die, die eure Urteile vollstrecken.« Bei diesen Worten richtet einer der Mafiosi die Flinte auf den Richter. Mit sanfter Gewalt drückt der Boss den Lauf wieder nach unten. Guido Schiavi zögert keinen Augenblick. »Und ihr stellt eure Gerechtigkeit über das wahre Gesetz, das einzige Gesetz, das es uns erlaubt, mit unseren Nachbarn zu leben, ohne dass wir einander wie wilde Bestien in Stücke reißen. Ist es nicht so, Massaro Passalacqua?« Vor dem Hintergrund des Himmels setzt Turi Passalacqua zu einer Rede von geschichtsträchtiger Tiefe an. »Das waren harte Worte, Herr Richter. Bis heute hat noch niemand so mit uns gesprochen. Doch, eure Worte waren auch gerecht. Meine Leute und ich sind heute nicht hierher gekommen, um euch reden zu hören. Doch eure Worte haben mich an meinen Sohn erinnert. Ich wäre stolz, ihn so sprechen zu hören. Also werde ich meinen Freunden sagen, dass es an der Zeit ist, umzukehren, sich in dieser Stadt wieder dem Gesetz zu beugen. Vielleicht haben alle hier Paolino getötet, doch nur einer hat abgedrückt. Ich überlasse ihn euch, auf dass er gerichtet werde nach den Gesetzen des Staates.« Er dreht sich um und mit einer Bewegung des Kopfes gibt er seinen Leuten Weisung. Diese jagen dem Mörder auf ihren Pferden hinterher, drängen ihn in eine Ecke und verhindern damit seine Flucht. Es ist der abtrünnige Mafioso Francesco Messana. Der Richter, flankiert von zwei Carabinieri, tritt vor ihn hin. »Francesco Messana, ich verhafte dich im Namen des Gesetzes.« Der Mörder wird abgeführt. Der Richter dreht sich um und blickt mit glühender Dankbarkeit zu dem Mafiaboss auf, um die Schlussworte des Films zu sprechen. »Im Namen des Gesetzes.« Damit schwenkt die Kamera erneut zu Turi Passalacqua, dessen Silhouette sich vor dem Himmel abzeichnet. Wieder ertönt die Kennmelodie der Mafia. Während der Abspann beginnt, wendet der Boss seine Stute, um allen voran in heroischem Galopp in den Sonnenuntergang zu reiten.